platzt Venedig natürlich mit seinen Denkmälern fast aus der Nähte. Er hier zum Beispiel ist der berüchtigte Löwe von Venedig. Der muss das geahnt haben mit dem Untergang der Stadt. Ich hatte sich schon kurz nach Christi Geburt Flügel wachsen lassen. Das ist der berühmte Konditore Cannelloni auf seinem Gaul. Hier kann man sehen, schlechte Laune wird durch gute Haltung ersetzt. Doch, aber ein Denkmal haben sie sich verkniffen in ganz Venedig. Deshalb steht das auch nicht hier auf diesem Platz. Und zwar das von dem berühmtesten Venediger Jakob Neuhaus. Nicht um mal jugendfrei zu sagen, weil auf Italienisch übersetzt hieß der Giacomo Casanova. Und zwar ist er dadurch bekannt geworden, weil er ein Mann war, der... Oh Junge, wie soll ich das jetzt sagen? Also, der eben ein Mann war. Nicht fall zu wissen, wo ich meine. In ganz Europa war er zugange, nicht auch bei uns in Deutschland. Nicht, und als Schlickenfänger war er auch besonders auf diese wundersame Pfade der Liebe, besonders gut zu Fuß. Nicht wie so eine Biene von Blume zu Blume ist er ganz stickum durch die Kanäle, nicht von einer Dame bei der nächsten gepaddelt. Und wenn seine Bekannte durch Zufall verheiratet war, nicht, dann hat er sogar eine Maske vor sein Antlitz, also richtig das Gesicht maskiert, damit, wenn die Angebetete vielleicht eine Ehre hatte, nicht, dann konnte sie hinterher sagen, bitteschön, ich bin unschuldig, ich habe den Herr ja überhaupt nicht erkannt. Aber bei den Casanova, ich war eben das Gleiche wie bei den Heini Koslowski, bei uns in der Firma. Nicht, der kann auch die Schnauze nicht halten. Und tut jeden Montag in der Kantine, ist am Angeben, was er alles über das Wochenende pexiert hat. Ja, ist klar, die Kollegen erzählen das ihre Frauen. Und dann wundert sich der Heini, warum die Weiber hinter ihn her. Ne? Ehrlich, der Casanova, nicht, das wäre doch niemals wär das bekannt geworden, nicht, wenn er nicht eines Tages auch diese Alterskrankheit gekriegt hätte, nicht, wo die Leute der Tinte nicht mehr halten können, müssen unbedingt ihre Memoiren schreiben. Er könnte doch mit seiner kühne Liebesabenteuer heute noch als ein richtiger Biedermann unter uns weilen, nicht, wie so manch anderer tolle Hecht. Meine, von mir persönlich will ich jetzt gar nicht sagen, obwohl, Sie, wenn Sie mal in die Gegend nachfragen, wo ich als Junggeselle tätig war, mein lieber Scholli, no, darf man gar nicht mehr dran denken. Nee, aber eins muss man mal mit aller Offenheit, nicht jeder Casanova tut so viel quasseln. Und wer viel quasselt, ist auch noch lange kein Casanova. Nee, und deshalb ist klar, warum Sie für dem hier kein Denkmal hingepflanzt haben, weil... Da müsste ja seine hervorstechendste Eigenschaft auch drauf zu erkennen sein. Und ein Mann mit einer großen Klappe. Venedig ist ja außerdem auch noch der berühmte Lido. Nicht, das ist hier so ach, Badeanstalt für Leute, die der Urlaub anderswo zu billig ist. Nicht, wenn einem meinetwegen eine Cola für 5 Mark besser schmeckt wie für 80 Pfennige, nicht, dann kann man sich hier nicht nur in der Sonne legen, sondern auch in die allerfeinste Kreise, nicht, diese sogenannte Gesellschaftscreme. Nicht, und weil es ja nur Leute gibt, die sich den Lido erst leisten können, wenn sie nicht mehr leisten können, in der Öffentlichkeit auszuziehen. Deshalb geben die sich ihre Blöße hier in diese Badehäuschen. Naja, Hauptsache, man sieht als Mann hier vermögend aus, nicht, und auch die Damen stinken vor Geld, so gut sie in Bikini können. Thank you. Das hätte ich Venedig auch erledigt. Ne? Diese Gondel mache ich nur noch, für das man zu Hause nicht lügen muss, wenn hinterher nachgefragt wird. Von Gefühl her ist das eigentlich so wie in einem Ruderboot bei uns auf der Kiesgrube. Bloß, dass sie hier noch den Perser extra bezahlen müssen, wo der Herr da hinten drauf arbeitet. Er sagt, er kennt ein paar Abkürzungen, nicht? Für das schneller geht, weil die Mama, du, der wird jetzt aber schon ganz schön, ne? Wieder jetzt 8 Stunden bin ich schon unterwegs. Naja, das war ja ihre Idee, dass wir hierher müssten, weil wie wir damals in unseren Bund des Lebens reingetreten sind, gleich nach dem Krieg, noch in die schlimmen Jahre, ne, ich in der Hose von meinem Schwager, der Mama mit der Esszimmergardine als Schleier, nicht der Hochzeitsgäste, alle mit Tränen in den Augen wegen den 3 Karnickel, die sie uns vom Balkon geklaut hatten. Na, ehrlich, wenn mein Bruder Friedhelm mich im letzten Moment noch gegen so einen Fahrradschlauch das Pferdefleisch eingetauscht hätte, nicht, dann hätte ich meine Braut den Abend aber rein vegetarisch zum Weibe nehmen müssen. So hat man wenigstens kleine Portionen am Teller. Obwohl von Fleischeslust bei dieser Hochzeit natürlich keine Rede sein konnte. Ja, und der Trauzeuge damals, morgens am Standesamt noch ganz zivilisiert, jawohl, bitteschön, danke. Und abends haben sie vielleicht um eine Zarettenkippe gekloppt, nicht, dass bald der Hebamme K.O. gegangen wäre. Dabei hat man die nur aus Vorsorge geladen, falls unser Trautchen früher kommen würde als erwartet, nicht unser Älteste. Naja, aber wie gesagt, nicht, damals war ja an Venedig noch gar nicht zu denken. Nicht, aber wie war denn? Silberhochzeit hatten 71. Da meinte der Mama, jetzt könnten wir uns das doch eigentlich leisten. Ich sag, du bist wohl bekloppt, Mann. Wie Venedig ist die Stadt der Liebenden. Ja, sagt sie, trotzdem. Ich habe sie noch ein bisschen hinhalten können, aber wie sie denn eines Tages beim Friseur ist ihr diese Lesewappe in die Hände geraten, unter der Haube. Und da war es aus. Wenn wir unsere Hochzeitsreise nicht gleich machen, nicht, dann geht Venedig unter. Naja, diese Nacht fänden wir drüben in Mestre und morgen tue ich denn am Auto aufpassen, dann kann sie hier, sind wir endlich da gewesen, richtig, dann ist Ruhe. Aber das habe ich der Mama gleich gesagt, hoffentlich stimmt das auch mit dem Untergang. Ich meine, wenn das nur ein Trick ist für die Leute zum Herkriegen, nicht, und die Stadt singt in 100 Jahren immer noch, dann trägst du die Verantwortung. Ja, erst habe ich mich richtig aufgeregt am Anfang, aber dann hat mir Venedig eigentlich richtig schön gefallen, auch wegen der Akustik. Also sieh, hier klingt die Stimme besser wie bei uns zu Hause in der Badewanne. Passen Sie mal auf. Oh, Via Bella Napoli, du Stadt am blauen Meer. Oh, Via Bella Napoli, mein Herz ist von Tränen schwer. Oh, Via Bella Napoli, wenn ich einst wiederkehr. Oh, Via Bella Napoli, ich weiß den Text nicht mehr.